Im Jahr 1968 betrug die Zahl der westindischen, indischen und pakistanischen Einwanderer in Großbritannien rund 1 Million. Die Einwanderung hatte sich zunächst quasi zufällig ergeben, weil im britischen Empire alle Einwohner als British Subjects galten. Es dauerte viele Jahre, bis das Pass- und Zuzugsrecht restriktiver gestaltet war. Aber die Aufregung in England war schon über diese niedrigen Zahlen groß. Der konservative Politiker Enoch Powell nahm sich des Themas an. Er prognostizierte 1968, dass bei unverändertem Immigrationstempo nach 30 Jahren große Teile von Yorkshire, der Midlands und der Home Counties vorwiegend oder ausschließlich afroasiatisch bevölkert sein würden und warnte eindringlich vor den Folgen. Seine Äußerungen verursachten einen Skandal und er verlor sein Amt als Schattenverteidigungsminister. Aber die Zustimmung aus der Bevölkerung war überwältigend. Powell erhielt in 10 Tagen 100.000 Briefe, nur in 800 davon wurde ihm widersprochen. In der Sache behielt er recht. Er hatte vorausgesagt, dass die afroasiatische Bevölkerung in Großbritannien bis 2002 von 1 Million auf 4,5 Millionen steigen würde. Exakt waren es dann 4,63 Millionen. Dennoch gab es in Großbritannien und ebenso in Frankreich, Holland oder Deutschland keinen Politikwechsel. Wieso ließ man die Entwicklung einfach weiterlaufen? Christopher Caldwell erklärt dies mit dem Schamfaktor. Großbritannien hatte in 15 Nachkriegsjahren ein Weltreich verloren und verwaltete mit angeschlagenem Selbstbewusstsein die Trümmer seines Empires. Frankreich hatte das Trauma des Algerienkrieges, Holland das Trauma des verlorenen Kolonialkrieges in Indonesien und die Deutschen hatten das Nazi-Trauma. Even those who felt that such shame was misplaced were forced to admit its power. In England waren seit den 50er Jahren 3 Gruppen zugezogen. Westinder aus der Karibik, vorwiegend Schwarze, Inder sowie Pakistani und Bangladeschi. Nur die letzte Gruppe war islamischen Glaubens und diese Einwanderer machten die größten Probleme. Schulleistung und Arbeitsmarktintegration der Pakistani und Bangladeschi fallen weit hinter die der Inder zurück. Das gilt auch für die zweite und dritte Einwanderergeneration. Die besondere Problematik islamischer Einwanderer ist nicht auf England beschränkt. In allen betroffenen Ländern, ob England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Dänemark oder Norwegen, macht man bei der Gruppe der muslimischen Migranten vergleichbare Beobachtungen, nämlich unterdurchschnittliche Integration in den Arbeitsmarkt, überdurchschnittliche Abhängigkeit von Sozialtransfers, unterdurchschnittliche Bildungsbeteiligung, überdurchschnittliche Fertilität, räumliche Segregation mit der Tendenz zur Bildung von Parallelgesellschaften, überdurchschnittliche Religiosität mit wachsender Tendenz zu traditionalen bzw. fundamentalistischen Strömungen des Islam, überdurchschnittliche Kriminalität von der einfachen Gewaltkriminalität auf der Straße bis hin zur Teilnahme an terroristischen Aktivitäten. Überall in Europa ging man zunächst, nachträglich erscheint das naiv, davon aus, dass diese Migranten das abendländische Wertsystem, Demokratie, kulturelle und religiöse Freiheit, individuelles Streben nach Wohlstand und Selbstverwirklichung teilen und dass sich die Unterschiede in 2, spätestens 3 Generationen verwischen würden. Das geschah nicht, im Gegenteil. Unter den eingewanderten Muslimen und ihren Nachkommen nahm die Tendenz zu, sich kulturell und räumlich abzugrenzen. Das europäische Sozialsystem behinderte die Integration in den Arbeitsmarkt und erleichterte es, unter sich zu bleiben, auf Kosten der europäischen öffentlichen Kassen. Die traditionalen autoritären Familienstrukturen blieben erhalten. Der soziale Druck auf Mädchen und Frauen, ein Kopftuch zu tragen, sich zu verhüllen und traditionell zu kleiden, stieg. Und die optische Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft trat immer deutlicher hervor. Das hatte zur Folge, dass in allen betroffenen europäischen Ländern die Aggressionen der autochthonen Mehrheitsbevölkerung gegen diese fremde Bevölkerungsgruppe wuchsen, die in überdurchschnittlichem Maße von öffentlicher Unterstützung abhängig ist. Der niederländische Soziologe Paul Schäfer schreibt dazu, Zitat, »Die Welt hat sich in unseren Stadtvierteln eingenistet, und das ist eine verwirrende und schockierende Erfahrung. Die Märkte, die Gotteshäuser, die Schulen und die Sportvereine, alles und jeder ist von dieser Völkerwanderung berührt, die gerade stattfindet und deren Ende noch längst nicht absehbar ist. Wir erleben tiefgreifende Veränderungen, und es ist nicht klug, sie herunterzuspielen oder sie zu ignorieren. Zitat Ende. Oft wird die aktuelle muslimische Einwanderung in Europa mit der aktuellen hispanischen Einwanderung in die USA verglichen. Christopher Caldwell weist darauf hin, dass es da grundlegende Unterschiede gibt. Die Einwanderer aus Mittel- und Südamerika sprechen eine europäische Sprache, sie sind christlichen Glaubens und repräsentieren eine traditionelle Version der kulturellen Werte der USA. Like white working class culture 40 years ago. Die hispanischen Einwanderer stärken und bereichern die abendländische Kultur und Zivilisation der USA, anstatt sie in Frage zu stellen.